bin mir vor allem nicht sicher, sollen wir jedes Mal am Schluss auf die sozialen Netzwerke und dergleichen? Ich glaube, nee, dass wir da fast den Abbinder vielleicht irgendwann noch. Ich würde es auch nicht so sklavisch, sondern ja, irgendwie. Also einfach nur für dich, nicht bei jeder Folge. Ja, mal kurz genau. Irgendwie raushauen, so. Also, Entschuldigung. Prostala. So. Drück auf A, wenn du anfängst, gell? A wie Anfang. Allmächt, jetzt habe ich A wie Anfang gedrückt, jetzt muss ich anfangen, oder? Bitte, möchtest du nochmal auf A drücken, genau. Dominik? Ich finde es nicht schön, dass mein Dialekt hier so dermaßen unterjocht wird. Muss ich tatsächlich nochmal anfangen? Ich kann auch für dich auf A drücken. Man setzt halt nur einen Marker einfach damit. Ja, hallo. Ich habe gerade ein ganz tolles Intro gemacht, was aber dialektgefärbt war und jetzt muss ich nur von vorne anfangen. Hallo, willkommen bei A, der Kurzform von Ach. Nachdem wir in der letzten Woche oder wann immer das online gegangen ist, ja eher so A gemacht haben, hoffe ich, dass sie jetzt nicht gleich draufkommt. Da wird es heute eher ein A. Was für ein Idiot, hätte mal sich was Besseres überlegt. Punkt 1. Meine Autobiografie trägt den Namen All I Need Is Love. Eine meiner Töchter sagte jedoch später bei mich, ich bin froh, dass er nicht mehr lebt. Oh, also ich meine A. Das muss irgendein Musiker sein. Einer von den Beatles? Nein, das glaube ich ehrlich gesagt. Spoiler. Hat Adolf Hitler Töchter gehabt? Und Marilyn Manson lebt noch. Hm. Scheint aber ein echt ein dufter Typ gewesen zu sein. Ich meine, das ist immer kacke, wenn man selber so begeistert ist von seinen eigenen Überlegungen. Ich musste während der Schulzeit Geld zum Unterhalt selbst verdienen, unter anderem als Schuhputzer, Laufjunge und Leichenwäscher. Leichenwäscher? Okay. Ich hab mir jetzt, bevor du jetzt die Berufe aufgezählt hast, hatte ich auch so ein, zwei Berufe im Kopf. Ich bin froh, dass du noch so harmlose Dinge wie Leichenwäscher jetzt als Beispiel gebracht hast. Ich wollte gerade sagen, also so von der zeitlichen Einordnung hätte ich gesagt vor den 60er Jahren. Meinst du, heute wäscht man keine Leichen mehr? Doch, aber ich glaube weniger, dass Kinder, die in die Schule gehen, so als, um ihr Pausenbrot zu verdienen oder, ey, ich will mir einen neuen Gameboy kaufen. Was macht der 12-Jährige heutzutage? Trägt der noch irgendwie Zeitung aus? Das ist doch alles fest in der Hand von irgendwelchen Großeltern und so, die das, schwierig. An Generationen weiter vererben. Was macht denn so der? Ja, bei Foxconn iPhone zusammenschrauben. Ah, das könnte sein. Sehe ich jetzt eher wie in Bayern. Ich darf fortfahren. Ich wurde 1944 zu einer Fallschirmjägereinheit eingezogen und geriet an der Westfront in den Niederlanden in britische Kriegsgefangenschaft. Oh, okay. Es gab doch da so einen Künstler, der wurde aber abgeschossen. Das war Beuys, der wurde abgeschossen und geriet auch in Gefangenschaft. Nee, der wurde von irgendwelchen Eingeborenen aufgelesen. Der Beuys war später ziemlich fett am Start, oder? Das ist jetzt lustig, weil der so Kunst mit Fett gemacht hat, ne? Ja, total witzig. Komm, weiter im Text, los. Nach meinen eigenen Angaben desertierte ich aus einer Wehrmachtseinheit, wurde jedoch gefasst und wegen Fahnenflucht zum Tode verurteilt. Nachdem ich dem zu meiner Bewachung abgestellten, sich als schwul herausstellenden Soldaten Analverkehr angeboten hatte, konnte ich diesen jedoch bewusstlos schlagen und erneut fliehen. Was? Das klingt schon wieder wie so eine totale Räuberpistole. Kannst du bitte den Satz nochmal vorlesen? Ich muss das nochmal genießen. Nachdem ich den zu meiner Bewachung abgestellten, sich als schwul herausstellenden Soldaten Analverkehr angeboten hatte, konnte ich diesen jedoch bewusstlos schlagen und erneut fliehen. Ist das so, ist das für die Geschichte wichtig, dass es jetzt speziell Analverkehr war? Oder? Nein, aber ich wollte auf keinen Fall die Chance versäumen, das Wort Analverkehr hier unterzubringen. Du wolltest Bilder in unsere Köpfe. Ich kann mich auch überhaupt nicht auf die Fragen jetzt mehr konzentrieren. Ich habe keine Idee. Aber überleg mal, also wenn der nicht dann kurz danach gestorben ist, wann dann die Tochter ungefähr gelebt hat, dass die sowas sagt. Ja, die Frage ist, ob das schon reicht, dass die Tochter sowas über ihn sagt oder ob es noch schlimmer kommt. Also ich vermute mal, es kommt noch schlimmer. Eigentlich schon. Ich möchte ja wissen, was jetzt noch schlimmer kommt. War er, hat er das Wetter angesagt? Nein. Nee, aber ich glaube tatsächlich, der muss doch fast jemand umgebracht haben oder so. Ja, das wäre zu einfach. Wann sagst du über deinen Vater irgendwie gut, dass er tot ist? Wenn er Priester ist, wenn er katholischer Priester ist. Nein. Wow, okay. Nicht okay. Alle Anwesenden sind der gleichen Meinung. Das Schweigen sagt alles. Nein, ihr müsst da mal drüber nachdenken, aber egal. Nein, redet bitte weiter, Dominik. 1945 wurde ich aus einem Lager in Deutschland in das Kriegsgefangenenlager Camp 186 in... Moment, er ist doch gerade aus dem Lager geflohen. Ja, das hat er ja nur gesagt. Scheinbar ist der ein paar Mal hin und her quasi gefangen worden. Bla bla bla. In ein anderes Lager bei Colchester in Essex gebracht. Hier spielte ich am 11. Oktober 1945 in der Groteske Pech und Schwefel meine erste Theaterrolle auf einer provisorischen Lagerbühne. In den folgenden Aufführungen spielte ich regelmäßig Frauenrollen. Regelmäßig Frauenrollen? Wer hat denn, einer der großen Bühnenschauspieler von früher, der Frauenrollen, wer hat denn Frauenrollen gespielt? Du bist doch vom Theater. Puh, du schlüpfst Heinz auch ab Rühmann. Und zu gerne in Nein. Frauenkleider, ja, ja. Hier, wie hieß der, Mrs. Doubtfire? Robin Williams, aber ich glaube nicht, dass der 45 in Deutschland, naja. Ich glaube nicht, dass seine Tochter sowas über ihn gesagt hat. Nee. Ich glaube, da hat Zelda einen besseren Draht zu ihm als die zu ihrem Vater. Das ist sehr knifflig, Dominik. Ich habe es bewusst so angelegt. Ja, die Frage ist einfach sozusagen, wer ist denn ein Schauspieler aus diesen Jahren, der immer viel Frauenrollen gespielt hat? Ich glaube, das steht ja da nicht. Das habe ich jetzt nicht so nur verstanden. In den folgenden Aufführungen an dieser Theaterbühne ja? spielte ich regelmäßig Frauenrollen. Ach, genau, das meine ich ja. Das heißt ja nicht, dass er dann vielleicht irgendwann später dafür bekannt wurde. Ach so, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das sozusagen seine weitere Karriere sich auf diese so groteske Pech und Schwefel, seine erste Theaterrolle. Ah. Und da hat er dann auf der Bühne 1940, 45 öfter. Er versucht uns in die Irre zu führen. Ja. Irre. Und das war in Essex? Und da haben die Deutsch gesprochen? Ja. Yeah. Okay, das ist interessant. Im Jahr 1946 gehörte ich zu den letzten Gefangenen, die aus dem Lager zurück nach Deutschland geschickt wurden. Ich verbrachte dort zunächst, ich muss selber lachen, finde es brillant, zunächst 6 wilde Wochen, wild in Anführungszeichen, in Heidelberg mit einer 16-jährigen Hure. Hm. Im Herbst begab ich mich illegal nach Berlin. Hm. What? In welchem Jahr sind wir? 1946. Also er wird quasi wieder nach Deutschland geschickt und das Erste, was er macht, dass er mal mit einer 16-jährigen Hure 6 wilde, in Anführungszeichen, Wochen in Heidelberg verbringt. Was haben jetzt diese Anführungszeichen zu bedeuten? Die verwirren mich. Ich glaube, es wurde geschnackselt. Dann ist es doch ohne Anführungszeichen. Ich finde es nur besonders schön, dass meine Quelle hat wild, in Anführungszeichen, geschrieben. Ich habe es übernommen. Ach so, okay. Für mich ist jetzt eher die Frage, also in dem Zusammenhang hätte ich jetzt wild, in Anführungszeichen, ist für mich so, sie sind wild romantisch in die Heidelberger Landschaft irgendwie durch den Wald spaziert und haben nur Händchen gehalten. So, das wäre für mich wild, in Anführungszeichen. Mhm. Okay. Warum richtest du deine V-Mode auf mich? Ich weiß nicht. In Berlin besuchte ich die Schauspielschule von Marliese Ludwig, wo ich unter anderem mit Harald Junke Szenen aus William Shakespeares Romeo und Julia einstudierte. Ohne Witz, ich habe vorhin noch gedacht, jetzt kommt so ein Punkt wie, dass wir einen Rückgriff auf eine unserer ersten A-Folgen hatten, so Harald Junke oder Kurt Cobain. Ist es Kurt Cobain? Es ist Kurt Cobain. Also Moment, ist es Harald Junke? Ich bin schon mal. Der in so einer Doppelrolle spielte. Shit, so. Ich bin unfassbar glücklich, dass wir es tatsächlich schon zur Aussage Nummer 8 gebracht haben. Oh, Ich führe fort. Meine erste Filmrolle erhielt ich in Morituri, gedreht zwischen September 1947 und Januar 1948. Produzent war Arthur Brauner, Regisseur Eugen York. Morituri erzählt von geflohenen KZ-Insassen, die sich vor den Deutschen versteckten. Der Film war umstritten, es gab Drohbriefe und ein Hamburger Kino wurde zerstört. Hm. Muss ich mich jetzt schlecht fühlen, weil du vorhin gesagt hättest, du hättest das beim 9. Hinweis gewusst? Nein. Ich habe es heute einem Arbeitskollegen gegeben, der hat nach den ersten beiden Fragen, wie glaube ich jeder, er gesagt, Adolf Hitler? Und Position 4 wusste das, glaube ich, dann tatsächlich. Du arbeitest mit sehr intelligenten Menschen zusammen. In der Tat. So, und ich glaube tatsächlich, dass du es jetzt wirst. Ich aus Prinzip nicht. Am 20. November 1971 versuchte ich mich als Jesus-Rezitator mit einem skandalträchtigen Auftritt in der Berliner Deutschlandhalle mit dem Titel Jesus Christus Erlöser. Was? Das ist alles... Nein. Oh doch. Nein. Oh, no doch. Way. Ernsthaft. Du könntest eine komplette lange Folge wahrscheinlich über ihn machen. Ich agierte in Filmen wie Fitzcarraldo, für ein paar Dollar mehr, Dr. Chivago, ja, Nosferatu, Leichen pflasterten seinen Weg in 16 Edgar Wallace Filmen und gemeinsam mit Romy Schneider in Nachtblende. 1979 erhielt ich das Filmband in Gold als bester deutscher Schauspieler, erschien jedoch nicht zur Preisverleihung. Na, da hätte And man the rest auch, is history. Da hätte man auch früher drauf kommen können. Das ist ernsthaft die sozusagen Backstory von Klaus Kinski. Yes, indeed. Eigentlich hätte man bei der 16-Jährigen stutzig werden müssen. Ich finde diese ganze Ding mit England und alles so völlig absurd. Hm. Ich frage mich, an welcher Stelle man das hätte eigentlich wissen müssen. Weil eigentlich ist es ja schon, es gab Hinweise. Ich gebe es zu, es gab Hinweise auf Klaus Kinski. Ich möchte an dieser Stelle noch den Film Mein liebster Feind ans Herz legen, den wie nennt man das? Sie waren sich gegenseitig Muße. Werner Herzog, der berühmte deutsche Regisseur, und eben Klaus Kinski. Werner Herzog hat nach Kinskis Tod eine Hommage an ihn gedreht, einen Dokumentarfilm. Und jedes weitere Wort wäre zu viel. Man muss es wirklich erlebt haben. Ja, es ist ein einziger Quell der Freude. Kulminierend in die beste Szene aller Zeiten, wo dann ein bolivianischer Stammeshäuptling Werner Herzog anbietet, Kinski für ihn zu töten. Ist das nicht im Umkreis von diesem Film entstanden, wo sie dieses Schiff... Der Zorn Gottes. Ja. Ist das der Film, wo sie das Schiff über die Berge in Südamerika tragen? Ich bin mir gar nicht sicher, bei welchem sie das Schiff drüber... Ja, ja, den meine ich eben. Der hat nicht im zwei oder drei im Dschungel spielen lassen. Also Aguirre, der Zorn Gottes ist der Film, auf dem sie sehr viel in diesem Floß unterwegs sind, yeah, wo er auch irgendwann völlig wahnsinnig, ich glaube am Schluss nur noch allein auf diesem Floß ist, dafür mit einer Riesenmenge an Affen. Ja, yeah, das ist richtig. Das ist aber mir fällt jetzt gar nicht ein, wie das mit dem... Das ist nicht der mit dem Schiff. Nee, das ist bloß ein Floß. Das ist, glaube ich, auf dem Amazonas und so, aber... Ah, jetzt wird hier nebenher googlifiziert. Weil mich das jetzt schon interessiert, wie der... Aber das ist ja mal Hammer. Also auch, dass die überhaupt in England war. Das war Fitzcarraldo und so. Fitzcarraldo, ja, ja, genau. Der erstgenannte Titel. Und auch, dass mit Junge auf der Bühne war, fühlt sich so absurd an. Ja, ich hab, ich wusste, ich will das machen und ich habe mir gedacht, da, das ist ein einziger Quell der Freude, der Mann. Mega gut. Schaut alle, mein liebster Feind. So, jetzt hast du mir die Chance genommen, da eine richtig ordentliche Folge draus zu machen. Mist. Das machen wir einfach bei Zeiten normal. Ich war da einfach ein paar Jahre und dann... Wir müssen halt das hier nicht veröffentlichen. Und wir haben dann auch keine Ahnung. Ja, genau. Was? Wild? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.